Wien 2, Große Mohrengasse 38. Letzter Wohnsitz von Sali Eichner und Mariam Keff. Familie Eichner. Der März 1938 war ein Wendepunkt im Leben der jüdischen Familie Eichner in Wien. Die engere Familie bestand aus Vater Heinrich, geboren im März 1900, Mutter Sali, geboren im Mai 1900, Tochter Edith, geboren im März 1924 und Sohn Kurt, geboren im Jänner 1927. Unser Vater war jung und sehr erfolgreich. Er hatte ein großes Unternehmen im Fleischhandel aufgebaut, sowohl mit Großhandel in der Großmarkthalle als auch mit drei Einzelhandelsgeschäften. Unsere Mutter arbeitete auch ganztags und leitete eines der Geschäfte. Sie war eine sehr gute Geschäftsfrau und arbeitete bis spät am Abend. Trotzdem schaffte sie es, ihr Leben zwischen Arbeit und Kindern aufzuteilen, und wenn sie nicht da war, kümmerten sich ausgebildete Kindermädchen um uns. Sie war eine selbstlose Mutter und eine Frau von großem Wert. Unsere Mutter wurde in Wadowice, Polen, geboren und war eines von 10 Kindern. Sie lernte unseren Vater in seiner Heimatstadt Oświęcim, Auschwitz, kennen. Nachdem sie nach Wien gezogen waren, heirateten sie 1922. Das Leben war sehr gut zu uns, aber alles änderte sich nach dem Anschluss. Am Tag nach der Kristallnacht waren wir Kinder allein zu Hause, als zwei SA-Männer an die Tür klopften und unsere Eltern sehen wollten, die in der Arbeit waren. Zuerst weigerte sich Edith, ihnen zu sagen, wo die Eltern waren, aber klarerweise musste sie nachgeben und ihre Eltern anrufen, nachdem sie ihr den goldenen Davidstern vom Hals gerissen hatten. Die Männer begannen, die Wohnung zu durchsuchen, bevor noch unsere Eltern nach Hause gekommen waren, und als mein Vater sah, was geschah, fiel er in Ohnmacht. Die Männer befahlen unserer Mutter, den Schlafzimmerschrank aufzusperren, und fanden eine verschlossene Metallkassette. Sie sagten, sie würden sie mitnehmen, ein Inventar aufstellen und sie dann zurückgeben. Meine Mutter traute ihnen nicht und fragte, ob sie mitkommen könnte, was sie erlaubten. Sie kam an diesem Abend nicht nach Hause. Erst am Morgen, schmutzig, mit zerrissenen Kleidern und ohne die Kassette und deren wertvollen Inhalt. Sie hatte eine Nacht der Folter und Erniedrigung über sich ergehen lassen müssen. 1939 versuchten unsere Eltern vergeblich, Visa für die ganze Familie zu bekommen, um das Land zu verlassen. Unser Vater war mit einem örtlichen Polizeibeamten befreundet, der ihm riet, so bald wie möglich abzureisen, sonst würde er verhaftet und deportiert werden. Am nächsten Tag verließ er Österreich ohne Papiere, zusammen mit einigen Freunden, und nachdem sie unter großen Entbehrungen im Winter die Alpen überquert hatten, schafften sie es, nach Frankreich zu kommen. Er schrieb unserer Mutter einen langen Brief, in dem er erklärte, dass es für uns unmöglich sein würde, auf diese Art zu entkommen, und dass wir einen anderen Ausweg suchen sollten. Bald nachdem er abgereist war, wurden wir aus unserer Wohnung gewiesen und zogen zu unserem Großvater Josef Eichner. Alle Geschäfte in jüdischem Besitz waren von den Nazis geschlossen und versiegelt worden, aber um ihre Familie zu ernähren, nahm unsere Mutter ein großes Risiko auf sich und versorgte von Großvaters Küche aus einige Kunden weiterhin mit Fleisch. Auf ihre typische selbstlose Art gelang es ihr, uns Kinder mit einem Kindertransport nach England zu schicken. Als wir im Juli 1939 abreisten, war der Krieg noch nicht erklärt worden, und wir ahnten nicht, dass unsere Mutter, die ebenfalls auf ein Visum nach England wartete, nicht herauskommen würde und wir sie nie mehr sehen würden. Unsere Mutter blieb in Wien und zog später bei ihrer Schwester Mariam Keff ein. Die Schwestern wurden am 15. Mai 1942 gemeinsam von Wien 2, Große Mohrengasse 38, Tür 15, nach Izbica deportiert, von wo sie nie zurückkamen. Am 2. Mai 2010, 68 Jahre nach ihrer Deportation, wird an dieser Adresse ein Stein der Erinnerung enthüllt, um an dieses schreckliche Ereignis zu erinnern. Unser Vater kämpfte in Lyon ums tägliche Überleben, bis er 1944 von der Straße weg verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurde. Als er am Bahnhof Auschwitz ankam und den Stationsnamen sah, dachte er, dass er dazu verdammt war, in seiner Geburtsstadt zu sterben. Doch er überlebte die Schrecken des Lagers und kam nach dem Krieg nach Lyon zurück, allerdings als ein gebrochener Mann. Er starb 1972 und ist in Lyon begraben. Edith Eichner-Breskin, Kurt Eichner. Norbert und Manja Keff. Norbert Keff hatte im Ersten Weltkrieg in der österreichischen Armee gekämpft und war für seine Verdienste mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Meine Mutter, Rita Keff-Gutmann, erinnert sich daran, dass ihre Mutter Manja, nachdem Norbert von den Nazis weggebracht worden war, zu verschiedenen Stellen und Ämtern ging, um seine Freilassung zu erreichen. Sie nahm das Eiserne Kreuz mit, das er während seiner Dienstzeit erhalten hatte, in der Hoffnung, dass es helfen würde, ihn frei zu bekommen. Doch das tat es leider nicht. Michelle Gutmann.